wo du bleibst. Ob ich dich noch sehe, irgendwann im Leben, das tat gut und weh, dieser letzte Gruß, dieser letzte Kuss. Den wir uns gegeben. Ach, ach, es fällt mir schwer. Und was geb ich hin? Dich in meinen Armen halten noch ein Leben lang. Du, schau mich nicht so an, was ich noch fragen kann. Willst du mir das ist nur Ade.